freue mich auch sehr, dass ich heute Morgen mit Ihnen bei diesem herrlichen Herbstwetter in der Heide Gottesdienst feiern darf. Herzlichen Dank auch für die freundliche Begrüßung. Auch ich möchte Grüße an Sie weitergeben aus der Gemeinde, aus der ich komme, aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Norderstedt. Ich weiß nicht, ob Sie schon gewählt haben heute. Niedersachsen wird ja heute gewählt. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass Sie Ihre Wahlpflicht, Ihre Bürgerpflicht wahrnehmen. Das wird dann spannend, wie es ausgehen wird. Ja. Vielleicht hat Sie der Text in der Schriftlesung erinnert. Nicht an das, was Sie schon... Der Text ist ja eigentlich bekannt, den meisten von Ihnen. Nicht? Aber es war gestern die Tageslese, also die Schriftlesung in der fortlaufenden Tageslese. Da ist davon die Rede, dass die Pharisäer Jesus wieder eine Frage gestellt haben. Ich möchte uns die ersten beiden Verse noch einmal vorlesen. Da heißt es, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Frage, die die Pharisäer gestellt haben, hat natürlich einen Hintergrund. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer und das fromme Volk in Juda, in Israel, die hatten eine ganz besondere, eine ganz bestimmte Vorstellung vom Reich Gottes, vom Reich des Himmels, von dem Reich Gottes. Ihre Vorstellung war die, dass sie sagten, es ist verbunden mit dem Kommen des Messias. Und der Messias wird ein irdisches Reich aufbauen, ein großes Reich wie zu Zeiten Davids. Das bedeutet natürlich, dass man erstmal die Besatzungsmacht aus dem Land jagen muss. Und deshalb gab es in Israel damals immer wieder Aufstände. Den letzten gab es im Jahr 135 oder 134. Und dann hatten die Römer endgültig die Nase voll und hatten die Juden wirklich aus dem Land vertrieben, endgültig. Und viele davon auch umgebracht. Und nun haben aber die Pharisäer Jesus wirklich gefragt, das denke ich war eine ernsthafte Frage, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt der Messias? Wann wird er dieses Reich aufbauen, dieses messianische Reich? Und vielleicht an welchen Ereignissen kann man es erkennen oder Naturereignissen, was läuft vorher und was kann man erkennen, dass es bald beginnt? Sie sehnten sich nach diesem Reich, denn sie wollten Frieden haben, den äußeren Frieden. Sie wollten aber auch ihren Frieden mit Gott leben können, ohne dass sie von den Römern in irgendeiner Form behindert werden. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch ein bisschen an die Ereignisse in Hamburg erinnern, um den G20-Gipfel und das, was dort alles so geschehen ist. Es ging ja durch die Presse durch. Die Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung dieser Angelegenheit und auch die Konsequenzen, die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, daran wird ja immer noch gearbeitet. Es gab schon einige Verurteilungen, aber es sind immer noch eine ganze Menge, die auf ihren Prozess warten. Ich habe da noch eine Karikatur, die damals in der Zeitung im Hamburger Abendblatt erschien, im Kopf. Da stand also ein ganz normaler, braver Bürger und schaute sich das, was da so ein Chaot angerichtet hatte, an. Der stand ihm gegenüber, inmitten der Trümmer und brennenden Autoreifen und so weiter und so fort. Und da fragte er ihn, warum die Gewalt? Und der Chaot antwortete daraufhin dann, für den Weltfrieden, das ist doch offensichtlich. Also das ist eigentlich, gibt das wirklich typisch wieder, was da eigentlich geschehen ist und was da passiert ist. Es gab durchaus viele friedliche Demonstranten, die da also gute Absichten hatten, die ihre Ziele zum Ausdruck bringen wollten. Aber es gab eben auch unter diesen Leuten, ist auch bekannt, wurde auch gesagt, ja, aber unsere Ziele, die lassen sich halt manchmal nur mit Gewalt umsetzen. Und das ist eigentlich sehr menschlich auch. Das ist immer wieder in der Weltgeschichte passiert. Die friedlichen oder guten Ziele, die die Menschen haben, wollen sie auch mit Gewalt umsetzen. Natürlich sind dann auch immer wieder Chaoten dabei, die das Ganze wieder durcheinander bringen und diese Ziele, die eigentlich gut sind, in Frage stellen. Das geht in der Weltgeschichte genauso los. Ich denke, erinnern Sie sich an die geschichtlich an die Oktoberrevolution 1917 in der Sowjetunion. Die Menschen wollten damals Frieden haben, sie wollten selbstbestimmt sein, sie wollten keinen Krieg mehr haben und sie haben sich den Marxismus-Leninismus angeeignet und darauf ein Reich aufgebaut, das Reich der Sowjetunion. Und die wollten natürlich auch Frieden, aber der Friede ist erst dann wirklich gekommen, wenn die ganze Welt gewissermaßen sich der Sowjetunion untergeordnet hat. Also mit Macht, mit Gewalt. Das Gleiche gilt eigentlich genauso für den Islam. Auch der Islam möchte gerne Weltfrieden haben. Aber auch das passiert erst, wenn alle Menschen Moslems geworden sind. Unter der Führung, ja, das ist noch nicht so ganz klar, damals war es die Sowjetunion, im Islam ist es noch nicht ganz klar, der Iran und die Saudi-Arabis, die streiten sich ja noch ganz gewaltig um die Vorherrschaft und so weiter und so fort. Und so war es auch bei den Demos in Hamburg. Das Ziel war eben ein friedliches Miteinander, aber sie wollten eben auf ihre Ziele aufmerksam machen. Sie wollten ja den armen Ländern helfen, sie wollen darauf hinweisen, dass die Menschen in Afrika hungern und so weiter und so fort. Sie wollten auch in anderen Ländern, wollten sie die Verteilung des Reichtums von oben nach unten und diese Ziele wollten sie eigentlich zum Ausdruck bringen. Aber dann kamen eben auch die Chaoten, die das mit Gewalt umsetzen wollten. Sie alle wollen letztlich ein irdisches Friedensreich haben. Sie wollen, dass es allen gut geht. Und wie es damals im Sozialismus, im Marxismus-Leninismus gesagt wird, der Mensch verändert sich, wenn sich die Verhältnisse ändern. Und das ist durchaus schiefgegangen, das Ganze, diese These. Ich denke, so viel einfach mal zu den menschlichen Erwartungen und Vorstellungen eines Friedensreiches. Was aber sagt die Bibel denn dazu, zu einem Friedensreich? Was meint die Bibel damit, wenn sie vom Frieden spricht? Wir alle sind froh und dankbar, dass wir in unserem Land und im Westen, eigentlich in westlichen Ländern, seit über 70 Jahren Frieden haben, keinen Krieg. Das gab es in der deutschen Geschichte noch nie, eine so lange Friedensperiode. Es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk Gottes. Was sagt die Bibel zum Frieden, zum Reich Gottes? Es gibt da sehr viele Hinweise, auch schon im Alten Testament, auch im Neuen Testament, was das eigentlich bedeutet, das Reich Gottes. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist nicht so, dass man da sagen wird, hier ist es und da ist es und daran kann man es erkennen. Man kann es beobachten. Nein, es ist schon mitten unter euch. Es gibt viele Hinweise. Johannes der Täufer hat das aufgegriffen, hat gesagt im Matthäus-Evangelium, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das Gleiche sagt Jesus auch im Matthäus-Evangelium. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und daraus erkennen wir, das Reich Gottes hat, das irdische Reich Gottes, hat begonnen mit dem Kommen Jesu in diese Welt und es endet, wenn er wiederkommen wird. Was meint denn das Reich Gottes? Wie gesagt, die Vorstellung der Pharisäer, es war ein messianisches Reich, sie warten auf das Kommen des Messias. Aber der Messias war ja schon da. Sie haben ihn nur nicht erkannt, weil sie total andere Vorstellungen hatten. Diese Vorstellungen hatten sie nicht aus der Bibel, sondern die hatten sie sich selber gemacht. Die Bibel gibt ganz klare Hinweise, wie das sein wird, wenn der Messias kommt. Und sie sagt auch ganz klar, es ist kein irdisches Reich, sondern es ist ein himmlisches Reich. Jesus hat selber auch eine Antwort gegeben, an der sie das eigentlich auch erkennen hätten können. Als er am Anfang seiner Passion, er wurde gefangen genommen in Gethsemane und wurde dann vor Pilatus gestellt, weil die Juden ihn selber ja nicht verurteilen konnten. Er kam zu Pilatus und Pilatus hat ihn gefragt, ob er der König der Juden sei. Und aufgrund dieser Frage hat Jesus nun geantwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist kein irdisches Reich. Das Friedensreich ist, wie gesagt, das Reich Gottes ist schon im Alten Testament oft angekündigt worden. Denken wir an diese adventlichen oder weihnachtlichen Texte aus dem Propheten Jesaja. Da heißt es zum Beispiel, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Damit ist kein irdisches Reich gemeint. Ein Großreich, das mit Macht, irdischer Macht ausgestattet ist. Sondern es ist ein geistliches Reich. Es ist der Friede mit Gott. Und das ist auch das Ziel, das Jesus hatte, das Gott selber hatte, als er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Wieder Frieden mit Gott zu bekommen. Einen Zustand, wie er ja im Paradies war, wie Adam und Eva, wie sie in, ja, ich sag mal, Wohngemeinschaft mit Gott gelebt haben, wie sie mit ihm geredet haben, einen vollkommen unkomplizierten Umgang mit dem lebendigen Gott. Wie das ausgesehen hat, wissen wir nicht. Wie er zu ihm gesprochen hat, wissen wir auch nicht. Aber diese Beziehung war da, dieses Vertrauen zu Gott, das sie hatten, bis zum Sündenfall. Und da vertrauen sie mehr auf ihre eigene Stärke, sie vertrauten mehr dem Bösen, der Schlange, als dem lebendigen Gott. Und seitdem gibt es keinen Frieden zwischen Gott und den Menschen. Aber Gott hat einen Weg gefunden, um diesen Frieden wiederherzustellen. Er hat sich ein Volk berufen, hat Abraham gerufen und der hat ein Volk, gegründet, mit dem Gott seine Geschichte gemacht hat, zu dem er geredet hat. Das war kein besonders braves und gehorsames Volk. Die Juden, die waren also immer wieder ungehorsam. Schon am Anfang denken wir an den Durchzug durch die Wüste und wie haben sie Gott angeklagt und. Es war immer ein Auf und Ab. Aber aus diesem Volk hat Gott seinen Sohn gesandt. Und das war von Anfang der Schöpfung schon von Gott so vorgesehen, dass er Jesus Christus als seinen Sohn gesandt hat in diese Welt. Was wir Menschen mit unseren Gedanken nicht bis zum Letzten verstehen können, warum das der einzige Weg gewesen sein soll. Aber wir erkennen daran, dass Gott eben die Sünde ganz ernst nimmt. Aber er liebt den Sünder und deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Bei seinen Abschiedsreden sagt Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Also der Friede Gottes ist etwas anderes, als was wir üblicherweise unter Frieden verstehen. Unter Frieden verstehen wir häufig eben Abwesenheit von Krieg. Aber es gibt eben auch noch andere Streitigkeiten unter den Menschen bis hin in die Familie. Jesus Christus hat auch noch im Zusammenhang mit seinen Abschiedsreden gesagt, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, nicht Frieden auf Erden, sondern Zwietracht. Eine steile Aussage. Das müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen. Was meint Jesus? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu stiften, sondern Zwietracht. Was meint er denn damit? Wie ist das zu verstehen? Aber ich denke, wir wissen das. Schon die ersten Jünger haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sie wurden verfolgt. immer wieder, nicht immer und nicht überall in den ersten 300 Jahren, bis das Christentum durch Konstantin eben dann zur Staatsreligion erhoben wurde und die Christen nicht mehr verfolgt wurden. Aber bis dahin haben sie immer Verfolgung leiden müssen. Das ist damals der normale Zustand gewesen. Wie gesagt, nicht immer und überall, aber doch immer wieder dazwischen war das so, dass auch durch diese römischen Könige, Kaiser, Christenverfolgungen angezettelt worden sind. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf Erden zu stiften, sondern Zwietracht. Und das zog sich natürlich durch die ganze Weltgeschichte hindurch, in den letzten 2000 Jahren des Christentums. Wir haben immer wieder Religionskriege erlebt und so weiter und so fort. Und diese Zwietracht, die Jesus meint, geht bis hinein in die Familien. Als ganz klares Beispiel würde ich darauf hinweisen, auf die Sache, wenn in einem islamischen Land in einer Familie jemand zum Glauben an Jesus Christus findet, dann hat er damit zu rechnen, dass er von seiner Familie ja verurteilt, verstoßen wird, ja vielleicht sogar ermordet wird. Denken wir an diese Ehrenmorde im muslimischen Bereich. Aber nicht nur dort, sondern auch in unseren Familien gibt es doch auch Zwietracht. Und wohl dem, der dann wieder sich versöhnt mit den Kindern, mit dem Partner oder wie auch immer. Aber auch da gibt es ja diese Spannung. Und natürlich, auch wenn hier ein Mensch Jesus Christus nachfolgt und die anderen Mitglieder der Familie sind dagegen, auch das kann zu großen Spannungen führen. Das meint Jesus damit. Wenn jemand sich für ihn entscheidet, ihm nachfolgt, dann wird er nicht zwangsläufig, aber doch unter Umständen zu diesen Problemen kommen. Wir erleben in unserem Land das nicht so in der Öffentlichkeit. Wir werden nicht verfolgt als Christen. Wir können uns frei versammeln. Wir können unsere Meinung äußern. Aber Spannung kann es trotzdem geben. Aber es ist eben in anderen Ländern anders. Wo Menschen ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, wo die staatliche Führung das so nicht akzeptiert oder wo es die Religion, wie in muslimischen Ländern ist, wo es die Religion, die Staatsreligion dort nicht erlaubt, da kann es eben zu diesen Problemen führen. An Jesus Christus scheiden sich die Geister, das meint Jesus. Er ist gekommen, den Frieden des Herzens mit Gott zu bringen. Und wer diesen Frieden annimmt und Jesus Christus sein Leben übergibt, der muss auch dann mit Problemen rechnen. Aber an der Entscheidung für oder gegen Jesus Christus, da hängt es davon ab, wo ich die Ewigkeit verbringe. Im Reich des Lichts, im Himmel oder im Reich der Finsternis in der Hölle. Es ist für mich, es war für mich kürzlich wieder ein wirkliches Erlebnis. Ich war da in einem Gesprächskreis, Gott und die Welt, und wir haben über viele Dinge gesprochen, haben oft schon auch über dieses Thema gesprochen. Was passiert nach dem Tod? Und da wurde ich von einer Frau, die schon lange dabei war, gefragt, ja, gibt es denn eine Hölle? Versteht ihr? Das ist in den Menschen gar nicht so drin. Das haben sie nicht verinnerlicht. Was passiert denn nach dem Tod? Sie verdrängen es einfach. Sie hören das auch in manchen Kirchen. Und ich möchte da gar nicht zurückgreifen aufs Mittelalter, wo das natürlich das große Thema war. Die katholische Kirche, die Kirche damals, hat das natürlich ganz, ganz vorne hingestellt, und um die Menschen gewissermaßen dann am Zügel zu halten. Gibt es die Hölle? Die Bibel sagt das ganz eindeutig. Es gibt das Reich des Lichts, es gibt das Reich der Finsternis, und wir werden das, die Menschen werden das erkennen, wenn sie einmal sterben. Aber dann ist es zu spät für viele. Die Entscheidung hängt davon ab, ob wir auf dieser Erde diese Entscheidung treffen für oder gegen Jesus Christus. Denn viele Menschen leben auch auf dieser Erde ohne Gott. Das kann durchaus ein gutes Leben sein, ein erfolgreiches Leben, wirtschaftlicher Wohlstand. Die sehen sich vielleicht nach gar nichts anderem. Die sind durchaus damit zufrieden. Das ist durchaus möglich. Aber sie leben ohne Gott. Und das Leben geht weiter nach dem Tod. Und das Leben nach dem Tod ohne Gott ist die Hölle. Das heißt, wir erleben es ja auf dieser Erde schon. Denken wir nur an manche Länder in Afrika oder woanders, wo Menschen in Menschenhand sind und Menschen quälen andere Menschen. Das ist auch die Hölle und das wird weitergehen ohne Gott, wenn Gott nicht seinen Frieden schenkt. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, nicht Frieden auf Erden, sondern Zwietracht. Nun müssen wir natürlich diese Worte Jesu richtig verstehen. Jesus will ja nicht den Streit unter den Menschen. Er will auch äußeren Frieden. Er will, dass sich die Menschen verstehen und dass sie im Frieden miteinander leben. Und sein großes Thema, das war immer im Vordergrund, er sagt, liebe deinen Nächsten. So wie das größte Gebot in der Bibel überhaupt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Forderung der Bibel. Aber wie gesagt, Marxismus, Leninismus haben es versucht, indem sie die Verhältnisse ändern wollten, damit Frieden zwischen den Menschen herrscht, damit sich der Mensch ändert. Das ging gründlich in die Hose. Die Bibel sagt was ganz anderes. Es geht hier nicht um gesellschaftliche Zustände, sondern es geht um jeden Einzelnen. Jeder einzelne Mensch muss sich verändern, muss sein Leben Jesus Christus übergeben. Nur durch diese Tatsache, dass er Jesus Christus in sein Leben als seinen Herrn aufnimmt, ändert sich der Mensch und dadurch können sich dann auch die Umstände, die näheren Umstände ändern. Wir sollten uns bemühen, Frieden zu halten mit jedermann, das sagt uns der Apostel Paulus. Er sagt aber auch im Römer Kapitel 12, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Also er kennt die menschliche Natur und er weiß, dass es eben nicht immer möglich ist, Frieden zu halten. Wir sind als Christen aufgefordert, im Frieden mit unseren Nachbarn, unseren Familien und so weiter zu leben, mit den Kollegen. Wir sollten auch vergeben, wo Schuld passiert ist an uns, dass wir aber auch vergeben können, dass wir auf den anderen zugehen. Darauf weist uns die Bibel auch darauf hin. Aber Paulus sagt auch, so viel es an euch liegt. Wenn an jemand schuldig geworden ist an uns oder umgekehrt, wir vielleicht am anderen und ihn um Vergebung bitten. Er geht da nicht drauf ein und sagt, nee, das Handtuch ist zerrissen zwischen uns beiden. Verstehen Sie, dann haben wir nicht sehr viele Möglichkeiten. So viel an euch liegt, habt Frieden mit den anderen, sagt Paulus. Und schon Friedrich Schiller hat das erkannt in seinem Drama, in dem Schauspiel Wilhelm Tell. Da lässt er Wilhelm Tell sagen, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ja? Auch das war eine damals schon bekannte Tatsache. Frieden, Friedensverheißungen in der Bibel meinen den anderen Frieden. Sie meinen zunächst einmal Friede mit Gott. So wie es vor dem Sündenfall war. Nämlich einen geistlichen, einen inneren Frieden des Herzens. Jesus sagt zum Abschluss, meinen Frieden gebe ich euch. Und Paulus schreibt im Römerbrief, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerecht geworden durch den Glauben. Das ist ja auch die Stelle, für die Luther entscheidend war. Luther wollte ja keine neue Religion, er wollte ja keine andere Konfession, er wollte nur die katholische Kirche reformieren. Und sein großes Thema war, diese vier Man kann es zusammenfassen in diesen vier Soli, ist ja Ihnen sicherlich auch bekannt, diese Alleinstellungsmerkmale. Allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift, allein Christus. Ja? Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus. Das war sein großes Thema von Luther. Und es wäre wünschenswert, wenn das auch in der Öffentlichkeit, auch in den Kirchen, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Jubiläum, das wir ja bald feiern, am 31. Oktober, den Reformationstag, dass das auch wieder deutlich zum Ausdruck kommt, dass es hier um diese Dinge geht, dass es eine Gnade ist. Wir haben vorhin von der Gnade gesungen. Wir werden gerecht allein durch den Glauben. Und das ist Gnade, dass wir überhaupt glauben können, dass wir das fassen können. Es gibt so viele Menschen, die das einfach nicht kapieren, nicht verstehen. Wir wissen es nicht, woran das liegt. Aber wir dürfen es als Christen bezeugen. Wir werden gerecht allein durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist das Fundament und teilt sich uns mit in der Schrift. Diese vier Dinge, das macht die Reformation aus. Und wenn wir gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das bedingt eben eine Umkehr, die Buße, dass wir erkennen, wir sind schuldig geworden vor Gott, wir leben im Unfrieden mit Gott und finden eben durch Jesus Christus wieder in diesen Frieden mit diesem lebendigen Gott. Denken wir auch an die Jahreslosung. Wir haben es ja gar nicht mehr so richtig drauf, ne? Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, sagt uns Gott im Hesekiel-Buch. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes, das irdische Reich Gottes beginnt mit dem Kommen Jesu und endet mit seiner Wiederkunft. Das heißt also, es ist noch nicht zu Ende, es wächst weiter. Es kommen immer wieder neue Menschen hinzu. Die Bibel gebraucht da ja für verschiedene Begriffe, zum Beispiel den Tempel, der Tempel Gottes, der Tempel Jesu Christi. Der ist erbaut aus lebendigen Steinen, aus Menschen, die ihr Leben Jesus Christus zur Verfügung stellen. Die Schöpfung als solche, der Kosmos, das Universum ist abgeschlossen. Am Anfang der Bibel steht, heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieser Begriff schuf im Hebräischen bara, der steht nur Gott zu. Nur Gott schafft oder kann dieses Schaffen machen. Etwas aus dem Nichts schaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieser Begriff bara, schaffen, gebraucht aber auch David in seinem Psalm, als er erkannt hat, dass er schuldig geworden ist vor Gott, dass er gesündigt hat. Und er tat Buße und Umkehr und bittet Gott, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Hier wird auch wieder dieser Begriff schaffe gebraucht in der Bibel. Und dieses Schaffen geht weiter. Die Schöpfung ist abgeschlossen. Was wir heute erleben in den Forschungen und so, ist alles schon in der Materie, im Universum enthalten. Da gibt's nichts Neues mehr. Natürlich, Forschung entdeckt das alles. Das ist aber auch der Auftrag Gottes an den Menschen, sich die Erde untertan zu machen. Aber dieses Schaffen, dass Menschen Jesus Christus finden und durch ihn zu Gott kommen, dieses Schaffen, das macht Gott und das macht er weiter, solange diese Erde noch steht, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir bekommen einen neuen, beständigen Geist. Und durch diesen Geist kann ich mit Gott reden. Und er hat ein offenes Ohr für jeden von uns. Und wenn Menschen dieses Geschenk, dieses neue Herz erhalten, dann wächst das Reich Gottes. Der Tempel Gottes aus lebendigen Steinen, Bausteinen. Und dann ist jedes Mal, wie es die Bibel sagt, Freude im Himmel. Dann wächst das Reich Gottes. Und Jesus ist durch den Heiligen Geist mitten unter uns. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber Jesus Christus, danke für deine Barmherzigkeit, dass du, wenn Mensch geworden bist, in diese Welt gekommen bist, um den Menschen zu helfen, Du bist nicht gekommen, um zu richten, sondern jedem bietest du deine Gnade und deine Barmherzigkeit an. Und für jeden ist Zeit, eigentlich bis zum letzten Atemzug, diesen Schritt zu tun. Aber wir danken dir, Herr, dass du wirkst und dass du besonders auch unter den Jugendlichen dein Werk tust, damit sie schon früher dich finden und ihr Leben mit dir leben und von dir sich führen und leiten lassen. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, dass du dein Reich baust und dass dein Reich mitten unter uns ist. Amen.